MDR Kultur. Spezial. Zu diesem Spezial begrüßt Sie Julia Hemmerling. Hallo. In unserem Spezial heute tauchen wir in die kirgisische Weite ein. Und dazu zählen nicht nur Steppe, Wiesen, Berge, sondern eben auch das Leben mit den Tieren. Und in diesem Leben hebt der Roman von Genghis Aitmatov Abschied von Gulsari. Ein Mann, Tanabai, züchtet Pferde und in seiner Herde kommt ein ganz besonderer Hengst zur Welt, mit dem er zeitlebens verbunden bleibt. Wir strahlen dazu ein Hörspiel aus. Und zwar ab dem 25. Dezember. Das ist ja übrigens der Tag, an dem die 15 sowjetischen Unionsrepubliken schlussendlich alle unabhängig wurden, und zwar seit 30 Jahren. Dieser Prozess hatte im März 1991 angefangen und nahm am 25.12. seinen Abschluss. In diesem Spezial also ein Blick ins Denken, ins Schreiben der ehemaligen SU-Literaten, in die sogenannte Sowjetliteratur und im Speziellen eben in das Werk von Genghis Aitmatov. Wir hören jetzt erst einmal rein ins Hörspiel. Das Pferd und sein Freund auf dem Scheideweg. Komm, Gulsari, gehen wir. Es wird dunkel. Sie schleppten sich anderthalb Stunden dahin, bis der Passgänger endgültig stehen blieb. Er konnte den Wagen nicht mehr ziehen. Was hast du nur, Gulsari? Das Pferd verstand ihn nicht. Er stand im Geschirr, schüttelte den Kopf und wankte von einer Seite zur anderen. Ja, ich hätte gleich drauf kommen können. Zu schwer das alles für dich. Weg mit Wagen und Geschirr. Wenn ich dich nur heil nach Hause bringe... Er warf den Pelz auf die Erde und spannte das Pferd hastig aus. Er führte es aus der Deichselgabel, zog ihm das Kummet über den Kopf und warf das Geschirr auf den Wagen. Ohne Kummet, ohne Geschirr, mit dem übergroßen Kopf, stand das Pferd wie ein Gespenst in der kalten abendlichen Steppe. Mein Gott, was ist aus dir geworden, Gulsari? Sehe dich Torgoy so, noch im Grabe würde er weinen. Er nahm den Passgänger beim Zügel und sie trotteten langsam weiter. Der alte Mann und das alte Pferd. Hinter ihnen lag verlassen der Wagen. Vor ihnen, im Westen, legte sich schwarz-violette Dunkelheit auf den Weg. Leise kam die Nacht über die Steppe, hüllte die Berge ein und verwischte den Horizont. So sind wir alle. Wir denken an die anderen, wenn es zu Ende geht, wenn sie krank werden oder sterben. Dann wird uns plötzlich klar, wen wir verlieren. Und Gulsari? Wen hat Gulsari nicht schon alles getragen? Er wurde alt und alle vergaßen ihn. Jetzt kann er kaum noch die Beine heben. Vorsichtig nahm er den Zaum ab. Geh voraus. Geh so gut du kannst. Ich folge dir. Ich lass dich nicht im Stich. Nun geh schon. Jetzt trottete der Passgänger vorn weg. Und Tanabai hintendrein. Den Zaum über der Schulter. Einen Zaum ließ er nie zurück. Blieb Gulsari stehen, wartete Tanabai, bis er neue Kraft geschöpft hatte. Dann liefen sie weiter. Das alte Pferd und der alte Mann. Eine Kernszene in Abschied von Gulsari, nämlich der letzte Gang des Pferdes. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel. Eine Geschichte, die auch genialistisch die Perspektive des Pferdes übernimmt. Eine Geschichte, in der natürlich die Natur auch eine Hauptrolle spielt. Deshalb soll das Setting auch das nächste Thema in diesem MDR-Kultur-Spezial sein. Das MDR-Kultur-Spezial zum großen Werk Abschied von Gulsari, Genghis Aitmatov. Eine Literaturgröße, die nicht nur in seiner Heimat Kirgisistan und der gesamten ehemaligen Sowjetunion, sondern auch jenseits des ehemaligen Ostblocks in seinen Romanen, in seinen Erzählungen berühmt geworden ist. Und genau da bringt Aitmatov dem Leser das Leben in der kirgisischen Landschaft nahe. Also hohe Berge, weite Steppen. Hier könne der Mensch nicht anders als sich im Verhältnis zur Natur betrachten, sagte er mal. Aitmatovs Werke beschreiben dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur, aber auch die politischen Verhältnisse, die Beziehung zwischen dem Kommunismus und den alten Werten. Doch wie steht es jetzt eigentlich um Kirgisistan und Aitmatov heute? Duschka Roth hat mal nachgefragt. Der alte Mann fuhr auf einem alten Pferdewagen. Auch der falbe Passgänger Gulsari war alt, sehr alt. Und der Weg zum Plateau lang und mühsam. Im Winter wirbelte zwischen den kahlen grauen Hügeln der Schnee zuhauf. Und im Sommer lag über ihnen eine Höllenhitze. Für Tanabai war dieser Aufstieg immer eine Plage. Er mochte das langsame Fahren nicht, konnte es nicht ertragen. In seiner Jugend hat er oft zur Kreisverwaltung ins Tal fahren müssen und auf dem Rückweg dann den Berg jedes Mal im Galopp genommen. Kirgisistan oder veraltet auch Kirgisien. Grammatikalisch richtig und offiziell aber heißt das Land Kirgisistan. Eine ehemalige sowjetische Teilrepublik in Zentralasien. Ein Binnenstaat im Hochgebirge zwischen Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan und China. Und der Handlungsort der Erzählung Abschied von Gulsari von Genghis Aitmatov. Die Natur ist wunderschön. Die Rechtsanthropologin Mahabat Sadilbek ist Vorstandsvorsitzende des Deutsch-Kirgisischen Kulturvereins. Sie wird nicht umsonst als zentralasiatische Schweiz bezeichnet. Wir haben sehr viele hohe Berge, Flüsse, wunderschöne Bergschluchten. Die Landschaft ist einfach traumhaft. Wenn ich jemandem sage, ich komme aus Kirgisistan, viele kennen das Land nicht. Die Seidenstraße sei bei den meisten ein Begriff. Und auch der 1928 im Talastal in Kirgisistan geborene Genghis Aitmatov. Genghis Aitmatov ist selbst auf dem Lande aufgewachsen und hatte sehr viel Umgang mit den Tieren, später auch beruflich. Er war Tierarzt, hat Veterinärmedizin studiert. Und die Tiergeschichten sind, glaube ich, in allen seinen Romanen und Erzählungen enthalten. Auch die Natur. Er beschreibt auch sehr viel über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Viehwirtschaft und überhaupt das Leben mit den Tieren spielen in Kirgisistan eine sehr große Rolle. 90% des Staatsgebietes ist bergig. Landwirtschaftlich fruchtbares Land gibt es wenig. Die Kirgisen, das sind Nomadenvölker. Und auch wenn das Nomadentum nicht wie vor 3000 Jahren erprobt wird, sind die Kirgisen Halbnomaden. Sie gehen mit den Tieren im Sommer auf die Sommerweiden. In den Wintermonaten leben die Menschen in ihren Häusern in den Dörfern. Auf den Hochweiden leben sie in Jurten. Die Jurte, das Nomadenzelt, findet sich auch in der Flagge der Kirgisischen Republik. Ich war noch nie in Kirgisien, ich hätte aber sofort Lust, dahin zu fahren. Schauspieler Felix Göser spricht im Hörspiel Abschied von Gulsari die jüngere Version der Hauptfigur Tanabay. Ich stelle mir Kirgisien ähnlich vor wie die Mongolei, nur halt auf einer ganz anderen Höhe, also mit Bergen. Und die Weite, die weht natürlich auch durch dieses Buch. Und dadurch, dass die Hauptfigur sich mit Pferdezucht und mit Schafszucht auseinandersetzt, ist das natürlich allgegenwärtig. Und die ganzen Szenen spielen in der Jurte, vor der Jurte. Also der Wind pfeift einem immer durchs Mikro eigentlich beim Machen. Aber das finde ich sehr schön. Also man ist dem so ausgeliefert. Der hat auch sehr viele mystische Erzählungen in seine Romane einfließen lassen. Und dafür war er auch sehr beliebt, dass er die kirgisischen Traditionen, Geschichten und Mythen bekannt gemacht hat durch seine eigenen Werke. Und Aitmatov ist mir natürlich auch ein Begriff. Ich komme aus dem Westen. Aber natürlich ist mir, weil ich auch in Potsdam-Babelsberg auf die Schauspielschule gegangen bin, in der Mitte der 90er Jahre, ist mir natürlich die Hausnummer Aitmatov ein Begriff. Dieses Buch kannte ich noch nicht, Abschied von Gulsari, habe mich reingelesen, habe mich gewundert über die Zeit, in der es spielt, habe aber, da ich Schauspieler in Berlin bin, am Deutschen Theater, auch schon viel, sage ich mal, mit dem Aufbau oder mit Stücken, die sich mit dem Aufbau des Sozialismus, Kommunismus befassen, mich auseinandergesetzt. Das heißt zum Beispiel Heiner Müller, die Umsiedlerin, oder Peter Hacks, die Sorgen und die Macht. Da geht es ja um ähnliche Problematiken. Also Planerfüllung in Kirgisien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Mangelwirtschaft, Idealismus. Wie kann man das umsetzen? Also was kann der Einzelne tun zum Aufbau des Kommunismus und wie scheitert er daran? Und das finde ich wahnsinnig schön beschrieben von Aitmatov. Seine Poetik war von dem sowjetischen Realismus geprägt. Als seine Romane Aug in Aug und Jamila veröffentlicht wurden, wurde er auch sehr viel in Kirgisistan kritisiert, vor allem von den sowjetischen Behörden. Aber als das Werk veröffentlicht wurde und in andere Sprachen übersetzt wurde, wurde er weltweit berühmt. Ja, anscheinend hat er auch so ein abseits von der sozialistischen Ideologie so eine Nische gefunden zu haben, zu schreiben und zu existieren. Er wurde auch dann geduldet. Jedenfalls wird er als Klassiker der kirgisischen und sowjetischen Literatur bezeichnet und seine Statue wurde im Zentrum der Hauptstadt Bischkek direkt gegenüber dem Nationalhelden Manas errichtet und das beweist, dass er zu einer unumgänglichen Nationalfigur von Kirgisistan geworden ist. Soweit Duschka Roth über Chingis Aitmatow, unser MDR-Kulturspezial zur Hörspieladaption von Aitmatows Abschied von Gulsari. Den Aufnahmen eines Hörspiels gehen ja meistens Recherchen zuvor. Und die Recherchen zu diesem Aitmatow-Roman machen einen großen Kosmos auf. Das Leben in Kirgisistan, der Kolchos, die einfachen Menschen, die ihr Leben in so einem System, aber auch in der unendlichen Weite der Natur bestreiten. Und die Recherchen sind ein Thema für sich. Das beleuchten wir gleich. Abschied von Gulsari, eine große Erzählung über das Leben, über den Tod, Idealismus und Scheitern. Chingis Aitmatow beschreibt ja in diesem Werk das Leben des Kolchosgenossen Tanabai Bakassow und des Passgängerhengstes Gulsari. Und gleichzeitig berichtet er vom schwierigen Aufbau der sozialistischen Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Von den Versorgungskrisen, dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur. MDR Kultur hat Abschied von Gulsari als zweiteiliges Hörspiel umgesetzt. Und welche Herausforderungen es dabei gab und wie der Stoff in die heutige Zeit passt, darüber hat Duschka Roth mit den Produktionsbeteiligten gesprochen. Abschied von Gulsari. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Chingis Aitmatow. Also diese aufregende und überraschende Idee kommt vom Redakteur und Dramaturgen Stefan Karnes, der gesagt hat, die alten Bundesländer haben ihren Faulkner und wir machen eben unseren Aitmatow. Und das fand ich sehr schön, weil durch die vielen Jahre der Trennung sich ja doch eine literarische Tradition entwickelt hat, die es neu zu entdecken gibt. Der kirgisische Autor Chingis Aitmatow. Ein Anhänger des Lebens im Einklang mit der Natur und ein sehr genauer Beobachter des sozialistischen Experiments und des Zwischenmenschlichen. In Abschied von Gulsari fügt er all diese Themen zusammen. Und die Regisseurin Heike Tauch hat die Erzählung für MDR Kultur als Hörspiel umgesetzt. Naja, zunächst habe ich geschaut, welche Textebenen gibt es. Und dann gibt es die einfache, die lineare Geschichte des einfachen Menschen Tanabai, dessen Leben in Rückblenden erzählt wird und sehr eng eben mit dem Leben des Passgängers, des Pferdes Gulsari, verwoben ist. Abschied von Gulsari erzählt die Lebensgeschichte des Pferdes, seines Herrn Tanabai und der landwirtschaftlichen Genossenschaft, des Kolchos, in dem sie leben. Was der Name Gulsari bedeutet, kann die Rechtsanthropologin Mahabad Zadirbekow erklären. Dieses Wort Gulsari in der russischen Benennung besteht aus diesen zwei Worten und die kirgisische Variante heißt Gülsarat, besteht aus drei Begriffen. Wenn ich die auseinandernehme, Gülsarat. Gül bedeutet Blume, Sarre bedeutet gelb, At bedeutet Pferd im Kirgisischen. In der russischen Version sind nur zwei Begriffe geblieben, Gülsarat. Und dann gibt es die Ebene der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, die für mich interessant war, da ich im Osten sozialisiert bin. Die Erzählung spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die von der Front zurückgekehrten Soldaten werden für den Aufbau der Genossenschaft gebraucht und überall eingesetzt. Ich war vor drei Tagen in den Bergen Tanabai. Die Alten haben gefragt, sind alle Soldaten zurück? Alle, die noch leben, sind zurück, habe ich gesagt. Und wann wollen sie an die Arbeit gehen? Sie arbeiten schon. Auf dem Feld, auf dem Bau und sonst wo. Und wer hütet die Herden? Wollt ihr warten, bis wir tot sind? Das dauert so lange nicht mehr. Winfried Glatzeder spielt in der Hörspielfassung Tanabais Freund Chorro, den Vorsitzenden der Genossenschaft. Ich spiele einen überzeugten Kommunisten, der nach dem siegreichen Krieg der Roten Armee die Kolchose wieder auf Vordermann bringen muss und die Soldaten, die zurückkommen, mühsam in ihre alten Berufe zurückführen soll, als Schafhirt und als Pferdehirt und so. Und keiner will mehr. Die Rolle eines überzeugten Kommunisten ist für Glatzeder ungewohnt. Das ist ganz kurios für mich, weil ich ja in der DDR auch sozialisiert wurde und dann irgendwann zwar mal ausgewandert bin, aber auch die Hoffnung hatte, dass eine sozialistische Übergangsgesellschaft zum Kommunismus das Himmelreich auf Erden ist, was sich eben nicht herausgestellt hat. Und in diesem Zwiespalt lebt meine Figur nicht in dem Roman, sondern der ist gläubig. Dann gibt es für mich eine Ebene, die ich fast als transzendente Ebene bezeichnen würde, also die großen Menschheitsfragen, Anfang, Ende, Leben, Tod, Kraft, Alter, also die man ja auch schon bei Homer hat und die also die in der ganz großen epischen Tradition stehen. Ja, also das hat der Cengiz Aitmatov sehr gut beschrieben, dass der ewige Wechsel zwischen Jung und Alt, zwischen Geburt und Tod, dass das so ein Fluss ist. Es ist nur eklig, wenn man so alt ist und kurz vor dem Schluss seines Lebens steht, die Gewissheit, dass der Tod nicht wegzureden ist, ist unangenehm. Ist also wirklich erschreckend, insofern, als dass ich eigentlich gedacht habe, bis 69, ich werde nie sterben. So, und jetzt steht er vor der Tür und sagt, hallo. Gut, und insofern ist es ganz schön, wenn man noch ein paar Zuckungen hat und wenn sie auch nur durch den Luftstrom, durch meine Kehle ins Mikrofon gestattet werden. Und dann die vierte Ebene, für die ja auch Aitmatov besonders bekannt ist, also den Zusammenhang oder die Einheit zwischen Natur und Mensch. Und mir war das Pferd beim ersten Mal lesen noch fremd. Felix Göser spielt den jungen Tanner bei. Ich konnte mich da eher mit den Menschen identifizieren. Und erst über das zweite, dritte Lesen rückte mir das Pferd immer näher und machte sich auch auf, wie so eine Möglichkeit erzählen zu können, was vielleicht unter den Menschen gar nicht erzählbar ist. Also wie so eine Verlängerung der Figuren. Ja. Schließlich berührte Tanabais ausgestreckte Hand den Passgänger und strich ihm zärtlich über den Kopf. Zaum! Ruhig, großer Kinder, ruhig! Er bedeckte die Augen des Passgängers mit der Hand und warf ihm den Zaum über den Kopf. Und ich habe mich natürlich erst mal gefragt, bin ich jetzt Erzählerin dann das Pferd? Leider nein, das hätte mich noch mehr gefreut. Valerie Czeplanova spricht die Erzählerin. Und manchmal, wenn man durch die Augen eines Tieres schaut, wirken Dinge noch willkürlicher oder noch absurder, weil das Pferd so eine Gefühlsklarheit reingibt in dieses Stückchen Literatur, finde ich. Das ist auch eine Herausforderung gewesen, also nicht ins Märchenhafte, ins Kitschige abzugleiten und gleichzeitig aber auch Gefühle zuzulassen, also große Gefühle zuzulassen, Schmerz, Liebe, Freude, Abschied, Trauer. Die Originalmusik des Hörspiels, die stammt übrigens von André Matthias, der sich mit einprägsamen Scores zu Filmen aus dem asiatischen Raum und dem Nahen Osten einen Namen gemacht hat. Wir besprechen natürlich keinen Aitmatov-Roman ohne sowjetische Literatur in den Fokus zu nehmen. Ein Gespräch mit der Übersetzerin Ganna Maria Braungart gleich, die vor allem russische Literatur übersetzt hat. Und das Gespräch soll Aufschluss geben über das, was in unserer heutigen Gesellschaft des modernen Europa an sowjetischer Literatur überhaupt übrig geblieben ist. Erstmal aber Musik von Sergei Rachmaninow. Wir haben jetzt über den Text und Aitmatov in diesem Spezial schon ausführlicher gesprochen, aber jetzt wollen wir noch mal den Blick ein bisschen weiten, und zwar zusammen mit der Übersetzerin Ganna Maria Braungart. Wir wagen mal einen Blick auf die sogenannte Sowjetliteratur. Das ist wahrscheinlich ein weites Feld, wie man so schön sagt, und da wird sicherlich noch die eine oder andere Promotion drüber geschrieben werden. Ganna Maria Braungart, das ist die Übersetzerin der Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch und von Ludmila Ulitskaya, aber sie hat auch andere Autoren und Autorinnen ins Deutsche gebracht, zum Beispiel Boris Akunin, Polina Daschkova und zuletzt auch Jewgeni Wodolanskis Luftgänger. Guten Tag, Ganna Maria Braungart, hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Lassen Sie uns doch mal so ein paar Meilensteine nennen aus dieser geistig-literarischen Umgestaltung, also aus der Perestroika. Da ist sicherlich Aitmatows Roman Die Richtstadt zu nennen. Aber was würden Sie sagen, was müsste man unbedingt auch noch aufführen an Literatur, die so bis zum Fall der Mauer so als Sowjetliteratur zu den Leserinnen und Lesern der DDR oder sogar in die Mitte Europas durchgekommen ist? Das müsste man wahrscheinlich in verschiedenen Zeitabschnitten sich anschauen. Ganz wichtig war das Jahr 1968. Da sind eine ganze Reihe Bücher aus der Sowjetunion in der DDR erschienen. Das sind ja nicht nur russische, sondern Aitmatow ist ja kein russischer Autor, sondern ein kirgisischer. Da erschien 1968 Abschied von Gülzari. 1968 erschien Bulgakovs Der Meister und Margarita. Das sind also ganz wichtige Werke, die jetzt mit Perestroika insofern nicht viel zu tun haben, aber es waren Themen, die die Leser in der DDR sehr interessierten, weil es da ging um ein Bild des realen Sozialismus, das sie so in der DDR-Literatur weniger fanden. Hier wurde sich zum ersten Mal kritisch auseinandergesetzt mit dem, was eigentlich im Ergebnis der Oktoberrevolution passiert ist. Also die Enttäuschungen, den Mühen des Aufbaus und Kriegs, was in Aitmatows Abschied von Gülzari ja sehr deutlich wird. Ein eher satirischer Blick auf das, was die Oktoberrevolution der russischen Gesellschaft gebracht hat in Bulgakovs Der Meister und Margarita. Es gab sehr viele Themen, die in der DDR-Literatur weniger verhandelt wurden, in der Sowjetliteratur schon sehr viel früher, zum Beispiel die Folgen der Zwangskollektivierung für das Leben auf dem Land. Bei Wassili Belov schon in den 60er Jahren, bei Rasputin im Roman Abschied von Matjora, der später auch verfilmt wurde. Der Roman erschien auf Deutsch 1979. Also das sind so die Jahre, in denen sehr viel Themen in der sowjetischen Literatur behandelt wurden, die die Leser in der DDR auch unmittelbar interessierten. Und das klingt jetzt also nicht nach Literatur, die indoktrinär unterwegs war, sondern doch eher ganz andere Themen aufgreift. Also was gab es da so für Impulse für die DDR-Bürger, die dann so begierig aufgenommen haben? Also ein Thema, was beispielsweise sehr viel in der Literatur der Ende 70er, Anfang 80er Jahre vorkommt, ist ein Thema, das die DDR-Bürger auch sehr beschäftigt hat, nämlich die Umweltzerstörung. Mhm. Da gab es von Daniel Granin den Roman Das Gemälde, das 1981 erschien, das Buch. Dann gab es von Astafjew einige Erzählungen, die sich darauf beziehen, während Monika Marons Flugasche 1981 nicht in der DDR erscheinen konnte. Boris Wassiljew hat eine längere Erzählung geschrieben, Schießt nicht auf weiße Schwäne, wo es auch um das Thema Umwelt, Verhältnis des Menschen zur Umwelt und der Zerstörung der Umwelt geht, erschien 1980 auf Deutsch. Also das sind Dinge, die eben in der sowjetischen Literatur eine Art Kompensationsfunktion übernahmen für auch die DDR-Leser. Was in der Journalistik nicht verhandelt wurde, was es in der Presse nicht zu lesen gab, das konnte man in mehr oder weniger deutlicher Form in literarischen Werken, die aus der Sowjetunion kamen, lesen. Ah, da war also eine ganze Menge mehr Freiraum möglich. Und das alles, also tatsächlich möglich? Es ist so, dass die DDR natürlich nach dem Motto, die Sowjetunion ist unser Bruderland, unser großes Vorbild, und von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, auch die Folge hatte, dass Literatur aus der Sowjetunion in sehr großer Zahl in den DDR-Verlagen verlegt wurde. Besonders eben im Aufbauverlag und im Verlag Volk und Welt. Und wurde da dann staatskritisch auch viel gegengelesen oder wurde die gar nicht so richtig angefasst, bevor sie veröffentlicht wurde? Es gab natürlich ein Gutachtersystem, das auch ein Zensursystem war. Aber durch die große Menge der Literatur, die gebracht wurde, konnte manches in dieser Masse auch untertauchen. Also es wurden manche Bücher dann etwas durch die... Also man kann nicht sagen, dass die Zensur die nicht gelesen hätte, aber es war vieles möglich, was in der DDR-Literatur vielleicht nicht möglich gewesen wäre, weil es eben unter dem großen Schild Sowjetliteratur lief. Die Werke von Juri Trifonow beispielsweise, die sich mit der Verantwortung des Einzelnen, dem Opportunismus im Sozialismus, die seelenlosen Funktionäre, die es gab und was die für Einflüsse und welche Folgen das hatte für das persönliche Verhalten des Einzelnen im Sozialismus. Das alles wurde, wenn es von Trifonow kam, etwas milder aufgenommen, als hätte ein DDR-Autor darüber geschrieben. Ach, das ist ja spannend. Das heißt, Frau Braungart, wenn wir jetzt von Sowjetliteratur sprechen, ist das so eine Art geflügelter Begriff oder wie würden Sie den aus der heutigen Perspektive definieren? Das ist ein Begriff, der sehr, sehr vieles, sehr Unterschiedliches fasst. Streng genommen ist es Literatur, die aus der Sowjetunion kam. Darunter fielen aber eben nicht nur staatstragende Werke, die es natürlich auch gab, die heute längst vergessen sind, sowohl in Russland als auch in allen anderen Ländern. Aber es gab auch sehr viele Bücher, die aus diesem Rahmen herausfielen. Es gab Experimentelles, wie die Prosa von Daniel Krams, Wassily Aksionows Erzählungen. Es gab Lyrik, die immer noch Geltung hat, wie Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Blok, Jevtuschenko, Okudzava, die auch alle im Verlag Volk und Welt erschienen. Es gab sehr schöne Kinderbücher, bei denen es um Probleme von Kindern, von Schule und so weiter ging, die auch heute sicherlich noch wichtig und interessant sind. Es gab rein menschliche Themen, also es ging um Liebe, um das, was es in der Literatur immer geht. Es gab zum Beispiel die Erzählung von Wassily Schukschin, die im Grunde nicht gesellschaftsrelevant sind, sondern da ging es um Menschen, die komische Käuze sind, Einsiedler, Einzelgänger im russischen Dorf. Also solche Themen, die sind sehr, sehr weit gefasst. Also der Begriff Sowjetliteratur trifft eigentlich nicht das, was es eigentlich war. Ja. Und sagen Sie, wo würden Sie da jetzt Aitmatovs Abschied von Göseri einordnen? Was ist das für einer im Rahmen dieser weit gefächerten Sowjetliteratur, wenn man es denn so nennen soll? Abschied von Göseri war einer der frühen Auseinandersetzungen mit dem Stalinismus. Mit dem, was der Stalinismus, die stalinistische Entwicklung für die Gesellschaft gebracht hat. Also nach den Mühen von Aufbau und Krieg plötzlich die Herrschaft seelenloser Funktionäre, der Opportunismus, der um sich greift und die menschliche Verantwortung des Einzelnen sehr schwierig und problematisch macht, die Enttäuschungen, die das nach sich zieht. Ich glaube, da ist Abschied von Göseri ein sehr frühes Werk. Solche Themen werden dann später auch von Trifonow behandelt, im Haus an der Uferstraße, das 1983 erschien. Sehr früh hat Trifonow das in Widerschein des Feuers 1961 betrachtet, aber 1968 war so ein Jahr, wo sehr viele Werke dieser Art erschienen. Und wenn wir jetzt mal von der ganzen Kultur der Sowjetunion sprechen, die ja auch die Menschen in der DDR begleitet hat, dann sprechen wir von Musik, von Filmen, von Märchen, auch Kinderliteratur. Was würden Sie sagen, wie viel ist denn davon heute noch präsent geblieben, im Sinne von, ist auch heute noch auf dem Markt verfügbar? Ich habe jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs mir mal im Internet versucht, rauszusuchen, welche dieser Bücher heute noch verfügbar sind. So gut wie keins. Die meisten sind nur noch antiquarisch zu haben. Es gibt auch sehr viele Filme, die ganz wichtig waren und die es eigentlich auch kaum noch gibt. Es waren so politisch brisante Filme wie Klarer Himmel von 1961, diese Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Dann ein Film, der im Schulmilieu spielt, Warten wir den Montag ab von 1968, wo es um die Verantwortung von Lehrern geht. Das sind alles Dinge, die verschwunden sind. Das Einzige, was vielleicht noch geblieben ist, sind sowjetische Märchenfilme, die ab und zu mal im MDR-Fernsehen gezeigt werden. Ja. Aber insgesamt ist da leider relativ wenig. Das hat auch mit der heutigen politischen Haltung leider Gottes zu tun, die alles aus Russland kommende, unter Vorbehalt betrachtet und Russland als das Reich des Bösen leider ein bisschen apostrophiert. Was ich sehr bedauerlich finde, denn die kulturellen Beziehungen zwischen unseren Ländern sind und waren wichtig und sollten auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Also da findet so eine Art nicht zentrale Zensur statt, würden Sie sagen? Ob ich das Zensur nennen würde, weiß ich nicht, aber es ist eine offenbar stille Übereinkunft, alles, was aus Russland kommt, erstmal unter diesem negativen Aspekt zu sehen. Ja, das finde ich sehr bedauerlich. Ja, umso besser, dass wir jetzt hier nochmal über Cengiz Aitmatovs Roman Abschied von Göseri sprechen können. Vielen, vielen Dank nochmal an Ganna Maria Braungart, Übersetzerin russischer Literatur. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war das Spezial zum Werk Abschied von Göseri, das Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Cengiz Aitmatov. Hören Sie in einer zweiteiligen MDR-Kultur-Neuproduktion am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag jeweils 18 Uhr hier bei MDR Kultur oder natürlich, wann immer Sie mögen, auf unseren Seiten im Netz. Dieses Spezial zu Abschied von Göseri ist in der Redaktion von Stefan Karnis entstanden. Die Musik kam von Kai-Erik Ziegenrücker. Mein Name ist Julia Hämmerling.